Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Einen wunderschönen guten Abend. Wir haben jetzt gerade 8 Uhr. Man soll das im Podcast ja nicht verraten, aber an einem Freitagabend mache ich das. Heute spreche ich mit Johannes Pohnader und wieder mein Satz, der eine oder andere wird ihn kennen. Nichtsdestotrotz bitte ich dich, Johannes, dich vorzustellen. Ja, Johannes, ich bin PolGF auf Bundesebene bei den Piraten und in dieser Funktion seit Ende April. Ja, und du bist ja gerade in der Öffentlichkeit, du bist eh in der Öffentlichkeit sehr vertreten als politischer Geschäftsführer der Bundespartei, aber im Moment geht es darum, dass du Unterstützung erhältst. Vielleicht magst du das mal eben ein bisschen erklären. Ja, gerne. Ich hatte ja, bin ja freiberuflicher Künstler, selbstständiger Künstler und habe phasenweise saisonal immer auch für Arbeitslosengeld bezogen. Das war auch zu dem Moment so, als ich gewählt worden bin. Also Arbeitslosengeld für freiberufliche, selbstständige Künstler, das heißt dann Arbeitslosengeld 2, weil sie ja keinen Anspruch aufbauen auf Arbeitslosengeld 1, vulgär Hartz 4 genannt. Das war medial erstmal wenig beachtet. Ich bin damit immer offen umgegangen, also hatte das auch mal getwittert oder so, weil ich auch in dem Bereich ja ziemlich viel zu tun hatte, auch Menschen aufs Jobcenter immer wieder begleite, andere Piraten, andere Nicht-Piraten zum Teil, deswegen das System relativ gut kenne und da auch als Aktivist in dem Bereich immer wieder unterwegs war. Und nach der Günter-Jauch-Sendung ist es dann plötzlich medial hochgekocht, weil Günter Jauch, das wusste ich auch im Vorfeld der Sendung, mich in der Sendung darauf ansprechen wollte. Ich hatte auch gesagt, ja klar, kann er machen, ich habe da nichts zu verbergen. Und dann war das diese Situation, dass er eben unbedingt diesen Hartz-IV-Begriff so benutzt haben wollte. Ich kann mich an die Szene ganz genau erinnern. Wenn ich das mal eben so, jetzt bin ich gerade ins Wort gefallen, verzeih mir, aber weil ich das so, ich erinnere mich noch so genau an die Situation und im Nachhinein hast du das erklärt, dass dich der Hartz-IV-Begriff gestört hat und ich habe in dem Moment auch gedacht, ich wusste, dass du Hartz-IV-Empfänger bist, ARG-2-Empfänger und du stutzt da so, dass ich dachte, warum macht er denn da jetzt ein Geheimnis draus? Und so hat es erstmal gewirkt. Ja, genau. Also ich war da natürlich auch grundsätzlich vorsichtig, weil ich wollte, das war eine Sendung eine Woche vor der NRW-Wahl und ich wollte das Thema nicht, betonen, weil ich nicht wollte, dass wir 10 Minuten über Hartz IV reden und meinen Bezug und dann nicht mehr über politische Inhalte sprechen. Mir war es ganz wichtig, eine Woche vor der Wahl nochmal aufs Wahlprogramm der NRW-Piraten hinzuweisen. Und deswegen habe ich auch sehr, sehr vorsichtig und defensiv geantwortet. Und trotzdem mein Prinzip, dass ich das Arbeitslosengeld 2 nenne und nicht Hartz IV durchgehalten, wollte mich jetzt aber auch nicht rechtfertigen darüber und irgendwie nicht einsteigen, weil das hätte natürlich sofort einen Hook gegeben zu fragen, wie ist das und warum kriegen sie das und wie lange kriegen sie es schon und dann wäre es nur um meine Person gegangen und nicht um Politik und das wäre sehr kontraproduktiv gewesen in dieser Sendung. Also auch deswegen war ich so defensiv, hatte mich dann aber im Nachhinein auch gewundert über die Berichterstattung, dass das noch nicht mal rüberkam, dass ich nur den Begriff ablehne, aber ich selbstverständlich offen dazu stehe. Okay, und jetzt ist ja aktuell neues Thema. Nee, zwischendurch hast du dich ja vom Amt losgesagt. Genau, dazwischen war der berühmte Anruf von Heinrich Alt bei Bernd Schlömer. Also davor vielleicht noch, das ist auch wichtig, um das zu verstehen, was so alles war, gab es den Blogger Klöntrup, der irgendwann per Twitter bekannt gegeben hat, er hätte jetzt bei meinem Jobcenter angefragt, ob denn meine ganzen Ortsabwesenheiten genehmigt waren und immer sind. Dazu muss man wissen, wer Arbeitslosengeld bezieht, darf sich nicht mehr von seinem Wohnort wegbewegen ohne Genehmigung des Jobcenters. Diese Genehmigung muss man 4 Wochen vorher im Regelfall einholen und wenn der Arbeitsvermittler den Daumen hoch tut, dann darf man die Stadt verlassen. Und wenn nicht, dann wird man im Zweifel sanktioniert oder bekommt Gelder abgezogen. Und da wollte er eben wissen, ob denn, wenn ich da irgendwo in der Republik rumreise, ob das in Ordnung geht und hat quasi versucht, mich zu denunzieren. Versucht deswegen, weil selbstverständlich das mit meinem Jobcenter-Mitarbeiter abgesprochen war. Ich hatte auch dort alles transparent gemacht. Er wusste, dass ich kandidiere für den Posten des PolGF, hat mir viel Erfolg gewünscht und alles Gute für die Wahl, hat sich mit mir gefreut, dass ich diese Aufgabe übernehmen kann, weil er ja auch wusste und klug genug ist zu wissen, dass ein Freiberufler in meinem Aufgabenbereich und in meinem Gebiet auch natürlich indirekt über so ein Amt auch wieder in Netzwerke kommt, in Beziehungen kommt und dass es mich sicherlich beruflich nicht schadet. Also das, da war er klug genug, das natürlich zu wissen. Und deswegen war auch meine Ortsanwesenheitspflicht, die war von Anfang an komplett gestrichen bei mir, weil ich klar war, ich bin ein Freiberufler, der überregional arbeitet. Ich habe viele Projekte weiterhin in Bayern gehabt, wo ich ja lange Zeit gewohnt habe, weil mich dort die Auftraggeber noch kannten. Und der hätte die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, wenn ich mich jetzt für jede Ortsabwesenheit bei ihm extra gemeldet hätte und um Genehmigung gefragt hätte, die er sowieso hätte genehmigen müssen. Und dann hat er diese Klausel generell gestrichen. Also das war dieser Versuch, mich zu denunzieren. Und was mich daran gestört hatte, war nicht, dass er das wissen will, weil es ist ja klar, Ortsanwesenheitspflicht, wie geht der Johannes Ponader damit um in seinem Ehrenamt? Das hat mich jetzt nicht gestört, aber was mich gestört hat, war, dass er anstatt mich einfach zu fragen, Johannes, wie ist das mit der Ortsabwesenheit? Kommst du da nicht in Konflikt mit den Hartz-IV-Gesetzen? Einfach beim Jobcenter nachzufragen, die ja sowieso nichts sagen dürfen aus sozialer Schweigepflicht. Und damals dachte ich noch, dass sie zumindest das Sozialgeheimnis wahren und über solche Dinge nicht öffentlich reden. Da hat man öffentlich drüber gesprochen? Ob Klöntrup da eine Antwort bekommen hat, weiß ich nicht. Ich hoffe nicht. Die Pressestelle von meinem Jobcenter hier in Berlin hat eigentlich sich korrekt verhalten, soweit ich das weiß. Worauf ich jetzt gerade angespielt habe, das war die Pressestelle von der Bundesagentur in Nürnberg, die dann ganz offen über meinen Sozialfall gesprochen hat, darüber gesprochen hat, zum Beispiel, dass ich noch nie sanktioniert worden bin. Und auch wenn in dem Moment mir eine weiße Weste attestiert wird und sie sagen, es ist alles in Ordnung, der Herr Bonat hat sich korrekt verhalten, dann ist es trotzdem ein Eingriff natürlich ins Sozialgeheimnis. Ist, weil was interessiert ist die Öffentlichkeit, ob ich sanktioniert wurde oder nicht? Und da kann ich jetzt nicht, weil ich in dem Fall bin, dass ich noch keine Sanktion hatte, wo man ja nicht immer nur, was man nicht nur in der Hand hat als Arbeitssuchender, wir wissen, wie viele Sanktionen auch unberechtigt ausgesprochen werden, dann kann ich jetzt nicht einfach sagen, ja, mir ist es wurscht, wenn die da öffentlich drüber reden, sondern da denke ich natürlich mit für andere, die vielleicht schon mal eine Sanktion bekommen haben, wie das dann bei denen wäre. Ob die dann auch sagen würden, ja, er hat schon mal eine Sanktion bekommen. Und das ist natürlich höchst bedenklich, nicht nur für uns in der Datenschutzpartei, sondern überhaupt gesellschaftlich, wenn die höchste Bundesbehörde, die das Arbeitslosengeld und die ganze arbeitsmarktpolitischen Dinge verwaltet, das Sozialgeheimnis nicht achtet. In der Tat, das ist wirklich sehr übel. Und das ist auch sicherlich eine vernünftige Einstellung, nachzufragen, wieso sie auch in deinem Sinne, wenn auch positiv geantwortet haben, denn sie hätten einfach gar nicht antworten dürfen. Ganz genau. Und in dieselbe Kerbe kam dann dieser Anruf von Heinrich Alt bei Bernd Schlömer, wo er nach dem, was mir Bernd gesagt hat, dann gemeint hat, das sei doch schwierig, ob mich die Partei nicht bezahlen könnte, weil wenn öffentlicher Druck entsteht, dann müsste die Bundesagentur handeln. Und an diesem Anruf hat mich mehreres gestört. Zum einen natürlich schon wieder dieses, ich werde zum Objekt gemacht. Warum spricht man nicht mit mir? Warum, wenn sich, ich meine, ich finde es ja schön, wenn Heinrich Alt meinen Fall so wichtig nimmt, dass er sich da selber drum kümmern will und irgendwo um Einkommen fragt. Aber warum spricht er so eine Drohung aus im Sinne von, wenn öffentlicher Druck entsteht, müssen wir handeln? Warum spricht er nicht mit mir? Und warum handelt eine Bundesbehörde auf Grundlage von öffentlichem Druck, die ein Grundrecht, ein Grundrecht zu verwalten hat? Also die hat doch anhand von grundsätzlichen Regeln zu handeln, internen Regelungen, gesetzlichen Regelungen und nicht ihr Handeln nicht davon abhängig zu machen, ob öffentlicher Druck entsteht oder nicht. Also das fand ich schon sehr seltsam, diese Aussage. Ja, in der Tat, ja, ich stelle mir auch ein bisschen merkwürdig dabei vor. Und warum ist das so, dass er nie mit dir gesprochen hat? Ich meine, das wäre ja leicht gewesen, oder? Ja, das habe ich ja im FAZ-Artikel auch beschrieben dann, den ich danach geschrieben hatte. Ich habe ja dann sogar angerufen in Nürnberg. Ich habe gesagt, ja, jetzt will ich mal von Herrn Alt persönlich wissen, was da gesprochen wurde in dem Gespräch. Wurde dann erstmal gar nicht durchgestellt, sondern nur zur Beschwerdestelle gereicht. Später habe ich mich dann bei einem zweiten Anruf nicht mehr einfach als Kunde vorgestellt und gesagt, ja, ich würde gerne mit Herrn Alt sprechen, der hat über meinen Fall mit Herrn Schlömer gesprochen, sondern habe gesagt, ja, hier ist politischer Geschäftsführer der Piratenpartei. Dann wurde ich natürlich sofort durchgestellt ins Vorzimmer, was auch wieder bezeichnend ist. Und mir wurde dann eventuell ein Rückruf in Aussicht gestellt vom Vorzimmer, der kam allerdings nie. Und mein Versuch, Kontakt aufzunehmen, in den direkten Dialog zu gehen, nicht über Medien, sondern konkret und direkt, der wurde nicht angenommen. Stattdessen ging es ja dann über Bild-Zeitung und so weiter. Da hat sich Heinrich Alt dann geäußert. Erklär nochmal genau, wer das jetzt ist. Ja, und dann ist eben, um es jetzt ein bisschen zu raffen, dieser öffentliche Druck ist entstanden. Das haben ja alle mitbekommen. Das war unter anderem diese Verleumdungskampagne vom Spiegel. Ich hätte irgendwelche Honorare nicht angegeben, was völliger Quatsch und Blödsinn war. Die ist dann rumgeprasselt worden, diese Kampagne. Und der öffentliche Druck war dann da. Mein Jobcenter hat dann eben auch mich härter angefasst, wie angekündigt. Und plötzlich wurde ich reinbestellt außer Plan. Meine geltende und auch noch 2 Monate geltende Einkehrungsvereinbarung wurde außer Kraft gesetzt, unrechtmäßig. Und mir wurde ein ganz kurzfristig der Arbeitsvermittler gewechselt. Ich kam dazu jemand anderem, der kannte mich nicht, der hatte noch nicht mal meinen Lebenslauf gelesen, als er vor mir saß, hat dann um meinen Lebenslauf gebeten, dann habe ich ihn darauf hingewiesen, dass der in meinen Akten ist. Dann hat er gemerkt, okay, da ist ja ein Link zu meinem Lebenslauf. Also hat mich sich noch nicht mal so weit mit mir beschäftigt. Ich hatte ihm meine Einnahmen hingelegt, das waren etwa 2000 Euro aus dem Monat davor, und sagte, er könne jetzt gerne die Zahlungen einstellen vorläufig, weil ich momentan gut verdiene und auch für die Zukunft gute Hoffnung habe, dass ich jetzt raus bin. Das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Er wollte mich einfach nur in ein Coaching stecken. Und da habe ich dann schon gemerkt, okay, da ist Weisung von oben. So würde ein Jobcenter-Mitarbeiter normal nie handeln. Der würde sich freuen, dass ich 2000 Euro verdient habe, dass ich um Einstellung der Zahlungen bitte und sagen, ja super, dann melden Sie sich mal in 4 bis 6 Wochen, ob sich das stabilisiert höchstens. Aber der würde jetzt nicht plötzlich mit einem Coaching kommen, zumal dieses Coaching auch noch genau an einem Tag hätte sein sollen, wo ich beruflich gebucht war. Also ich hätte da gar nicht hingehen können. Aber das alles hat er nicht mehr berücksichtigt. Er wollte die neue Einkehrungsvereinbarung, er wollte das Coaching. Und da habe ich schon gemerkt, okay, der ist nicht selber Herr seiner Entscheidungen, da ist Druck von oben da. Also das ist ja nahezu unglaublich. Ich meine, wenn ich nichts mehr fordere, wer kann mich denn dann noch sanktionieren? Die hätten mich auch nicht sanktionieren können. Vielleicht hätten sie es gemacht, wenn sie sich um Kopf und Kragen hätten bringen können. Dann hätte ich vor Sozialgericht ziehen können. Das Jobcenter hätte in Bausch und Bogen verloren. Neben mir saß in dem Moment ja eine Journalistin vom Stern. Die hatte ich als Beistand mit dabei, damit sie dieses Gespräch miterleben kann für ihre Recherchen. Die hätte das als Zeugin alles dokumentiert und auch bestätigen können. Das wäre ein wunderbarer Musterprozess gewesen. Und ich hätte auch große Lust gehabt, diesen Prozess zu führen in diese Richtung und das Jobcenter da auflaufen zu lassen. Aber das war dann eine Abwägung. Ich wusste, wenn ich das mache, bin ich Hartz-IV-Aktivist. Und dann geht es medial rauf und runter und es geht nur noch um dieses Thema. Ich bin eben als politischer Geschäftsführer für sehr viel mehr Themen zuständig. Und ich hatte so ein bisschen die Sorge, das wird mir über. Und ich bin dann nur noch beschäftigt mit dem Jobcenter. Gleichzeitig will ich beruflich arbeiten und ich will natürlich mein Kerngeschäft als politischer Geschäftsführer weitermachen. Und muss mich weiter öffentlich medial in dieser Kampagne rechtfertigen. Und diese 4 Sachen, Rechtfertigung in dieser medialen Kampagne, gleichzeitig mit dem Jobcenter battlen und streiten, Erwerbsarbeit machen und meinen eigentlichen Job als PolGF, da wusste ich, das kriege ich nicht hin. 2 Jobs, okay, aber nicht 4. Und da habe ich mich entschieden, okay, nee, Flucht nach vorne, ich mache jetzt kein Klein-Klein mit dem Jobcenter, nicht irgendwie dieses Klagending und Fokussierung auf dieses Thema, sondern ich mache diese Befreiung raus aus dem Jobcenter. Okay, jetzt gibt es ja dann ein neues Thema und neue Kritik. Richtig, diesen Schritt raus aus dem Jobcenter, das hat mir natürlich leichter gemacht, dass damals schon Piraten auf mich zukamen, die gesagt haben, Johannes, können wir dich irgendwie unterstützen? Können wir nicht irgendwie ein Grundeinkommen für dich sammeln? Also da diese Idee ist entstanden. Das sind schon mehrmals Menschen mit dieser Idee auf mich zugekommen. Ich habe nur immer gesagt, das ist eure Sache, das könnt ihr überlegen, ob ihr sowas machen wollt. Aber es ist nie was draus geworden. Und plötzlich, das war der Ralf Schneider, der da auf mich zukam, der hatte dann plötzlich einen Zug dahinter und sagte, ja, ich will das machen, ich will das tun. Und er wollte ursprünglich nicht ein Grundeinkommen, sondern er wollte ein Honorar sammeln. Er meinte, ich finde, du solltest bezahlt werden. Und dann habe ich abgewunken und gesagt, wir haben in der Partei eigentlich viele Menschen, da ist es viel wichtiger, dass die bezahlt werden. Wir brauchen in der Pressearbeit bezahlte Stellen, wir brauchen in der Buchhaltung bezahlte Stellen, wir brauchen in der IT-Bereitschaft bezahlte Stellen. Und wir Vorstände, ganz abgesehen davon, dass ich in der Öffentlichkeit stehe und immer wieder öffentlichen Dank bekomme und viele anderen im Hintergrund arbeiten. Wir Vorstände sind in ein politisches Amt gewählt. Wir sind bestimmt nicht die Ersten, die bezahlt werden. Vielleicht kann man irgendwann mal, wenn einige Bereiche gut ausgestattet sind, über Aufwandsentschädigungen nachdenken, damit wir nicht mehr zumindest unsere Handykosten nicht mehr selber tragen müssen. Sogar die tragen wir momentan noch selber als Bundesvorstände. Und irgendwie eine gewisse pauschale Aufwandsentschädigung. Aber bestimmt nicht, bevor nicht die Pressearbeit und IT und Buchhaltung und so weiter läuft. Und was ich aber gesagt habe, was ihr stattdessen machen könnt, ist, ihr könnt mir ein Grundeinkommen zur Verfügung stellen, in dem Sinne, dass ich eine Garantiesumme habe, dass ich, wie beim Sozialsystem, wenn ich keine genügend eigenen Einnahmen habe, abgesichert bin und nicht in Abhängigkeiten mir rutschen kann und diese Summe aber, wenn ich sie nicht brauche, als Spenden in die Partei fließt und wir dann eben andere Stellen damit finanzieren können. Und dabei hatte ich natürlich auch den Hintergedanken, dass ich gerade auch über meine Bekanntheit, über meine Persönlichkeit damit auch Spenden da letztlich auch generieren und sammeln kann für die Partei, in der Hoffnung, dass ich sie selber nicht brauche. Das heißt, ich habe das quasi verbunden für mich mit einer Selbstverpflichtung, habe gesagt, ich bin bereit für diese Aktion, wenn auf der anderen Seite es zum einen nicht mehr als 1.000 Euro sind, weil das ist ungefähr das, was ich an Sozialleistungen gekriegt habe. Und wenn zum anderen ich 50% all meiner Einnahmen dann in Selbstverpflichtung in die Partei spende als Gegenleistung, weil zu einem Grundeinkommen gehört ja geben und nehmen. Das ist ja eben nicht eine soziale Hängematte, wo ich sage, okay, du kriegst da jetzt Geld, jetzt kannst du machen, was du willst, sondern Grundeinkommen funktioniert ja nur, wenn es ein Geben und Nehmen ist und wenn Menschen, die Einkommen haben und was verdienen, auch in diesen Solidartopf rein bezahlen. Und ich bin nur in der Lage, dass ich als Schauspieler, als Künstler auch Phasen habe, wo ich sehr gut verdiene. Ich meine, ein Drehtag, wenn ich irgendwo einen Auftritt habe, davon kann ich fast einen Monat leben, von einem einzelnen Drehtag. Aber wenn dann halt gerade irgendwie kein Projekt ist, dann sieht es schwierig aus. Und gleichzeitig muss ich eine gewisse Flexibilität behalten. Ich kann jetzt nicht einfach irgendwo einen regulären Job annehmen und dann mal wieder plötzlich sagen, ich komme jetzt mal 2 Wochen nicht, weil jetzt habe ich ein Theaterprojekt. Also ich kann nicht gleichzeitig meine künstlerische Tätigkeit komplett weitermachen und irgendwo beliebig mir mal jetzt ganz schnell irgendwo einen Job suchen. Also das sind so ein paar Sachen. Und ich bin auch gerne bereit, Geld an die Solidargemeinschaft abzugeben. Das ist auch ganz wichtig, auch wenn es mehr ist, als ich rausbekomme. Also oder als ich als Garantie bekomme, als dieses Grundeinkommen. Aber das führt jetzt vielleicht zu weit. Das ist jetzt ziemlich mathematisch. Da habe ich heute mit der Fokus-Journalistin, die mich da interviewt hat, auch ziemlich lang rumgerechnet, um es so genau zu erklären. Aber der Grundsatz ist, auch wenn ich mehr Geld verdiene, als ich brauche zum Leben, dass ich sehr, sehr gerne auch Geld in die Partei zurückspende. Also diese Hälfte meiner Einnahmen, die ich spende, das ist nicht begrenzt auf diese Höhe des Grundeinkommens. Okay, das heißt also, es ist nicht so, dass du einfach nur Geld gespendet bekommst und du sagst doch, das ist jetzt ja schön, dann brauche ich mich um gar nichts mehr bemühen, sondern im Moment bräuchtest du ja gar nichts, aber wenn du jetzt keine Jobs hättest, dann würdest du entsprechend ein Einkommen erhalten, um dich über Wasser zu halten. Genau, eine Existenzsicherung. Und das ist ganz wichtig in meiner Funktion. Deswegen bin ich auch bereit gewesen, diese Aktion in meiner privilegierten Situation anzunehmen, weil ich weiß natürlich, ich bin privilegiert. Das ist mir völlig bewusst. Und dass damit auch eine große Verpflichtung und Verantwortung einhergeht, dass ich die Möglichkeit habe, dass jemand für mich Geld spendet. Also es gibt ein paar Webseiten in Deutschland, wo Künstler dieses so ein Crowdfunding machen. Also es gibt solche Grundeinkommensaktionen schon. Ich bin dabei leider nicht der Erste, der das bekommt in Deutschland, bis hin zu Rick Falkwinge im Ausland als Piratengründer, der auch so ein Grundeinkommen mal bekommen hat in einer gewissen Zeit. Also das ist jetzt nichts Neues, dass man das macht. Aber ich weiß natürlich, dass man dazu in der Öffentlichkeit stehen muss. Das heißt, das können Künstler machen, das können politische Menschen machen, aber das kann jetzt nicht jeder machen. Und da ist natürlich auch verständlich, wenn ein gewisser Neid aufkommt oder ein Vorwurf, ich würde hier eine privilegierte Stellung ausnutzen. Und deswegen ist mir ganz wichtig, dass ich das mit einer Verpflichtung verbinde. Und die bedeutet eben, dass ich die Hälfte meines Einkommens der Partei spende. Auch da bin ich ja privilegiert. Natürlich entscheide ich, ob ich zu einer Talkshow gehe oder ob ich mich auf ein Podium setze, nach politischen Gründen. Aber ich frage dann eben auch, gibt es ein Honorar? Und normalerweise, wenn ich jetzt einen Vollzeitjob hätte, von dem ich genug leben kann, würde ich diese Honorare ganz oder zumindest teilweise in die Partei spenden. Ich würde vielleicht einen Teil behalten für meinen Zusatzaufwand und einen Teil in die Partei spenden, vielleicht auch die Hälfte. So wie es viele machen, die Hälfte ihrer Honorare in die Partei spenden. Als Arbeitslosengeld-II-Empfänger durfte ich das gar nicht, Honorare spenden, weil ich musste ja für eigenes Einkommen sorgen. Das wurde mir ja abgezogen vom Arbeitslosengeld. Ist ja auch richtig so, dass das die Steuerkasse entlastet. Und jetzt ist halt die Situation, dass ich niemals in die Gefahr kommen kann, eine Entscheidung, ob ich auf ein Podium gehe oder einen Medienauftritt wahrnehme oder einen Artikel schreibe, danach zu treffen, wovon ich die Miete im nächsten Monat zahle. Weil das wäre natürlich fatal, wenn jetzt ich einen Auftritt bei Lanz nicht gerade Lanz ist ja sehr umstritten bei uns in der Piratenpartei, nicht danach entscheide, ob ich so eine Einladung folge, ob das jetzt politisch sinnvoll ist und ob das passend ist, sondern danach, oh, ich brauche Geld, wovon zahle ich meine Miete, dann gehe ich mal zu Lanz. Also das wäre ja idiotisch. Und diese Sicherheit gibt mir das Grundeinkommen. Und gleichzeitig, wenn ich jetzt angenommen, ich habe jetzt wieder Drehtage als Schauspieler oder ich arbeite gerade in einem Kinderbuch, wenn ich jetzt irgendwie da 20.000 Euro verdienen würde, dann würde auch davon die Hälfte, also 10.000 Euro, in die Partei fließen. Okay, Johannes, ich wollte eigentlich gerne politischer Geschäftsführer werden der Bundespartei, habe aber nicht kandidiert, weil du kandidiert hast und die Möglichkeit dazu hattest mit deinem ALG 2 und jetzt hast du auch noch jemanden gefunden, der dich da unterstützt und du hast jetzt diese sichere Wiege in Kombination, dass du entweder selber Geld verdienst oder quasi ein Grundeinkommen hast und das kritisiere ich jetzt, weil du mir damit meine Chance genommen hast. Also ist rein hypothetisch, versteht sich. Das wäre ein Vorwurf, der ja durchaus jetzt kommen könnte. Ganz habe ich noch nicht verstanden. Welche Chance habe ich dir genommen von der Kandidatur her? Ich habe nicht kandidiert, weil ich wusste, dass ich das nicht schaffen konnte. Ich konnte nicht Geld verdienen und ich konnte nicht gleichzeitig politischer Geschäftsführer sein, weil ich ja nun mal Geld verdienen muss jeden Monat, um zu überleben. Und ich wollte nicht ALG-2-Empfänger sein und deswegen habe ich gesagt, ich kann nicht kandidieren. Und deswegen hast du mir die Chance genommen, weil du ja in einem Vorteil warst. Und jetzt bist du auch noch in der glücklichen Wiege, im Gegensatz zu ganz vielen anderen Piraten, die auch leisten. Und damit bist du jetzt ja super privilegiert. Zum Teil hast du vielleicht recht, zu einem Teil. Also das kann ich auch stehen lassen, wenn jemand sagt, dass ich, also das ist mit dem die Chance nicht, das kann ich jetzt noch nicht ganz nachvollziehen. Ich glaube, Verzeih mal, ich wollte es einfach ein bisschen plakativ machen, ja? Ja, klar. Also ich glaube, was ganz wichtig ist, ist die Kernaufgabe des politischen Geschäftsführers, nämlich zu vernetzen, an Wochenenden zu Barcamps zu fahren, im Mumble zu sein, die Inhalte mitzukriegen, thematische Vernetzung zu machen. Das kann man auch neben einem Vollzeitjob machen. Die Frage ist, was man darüber hinaus macht. Also es ist ja nicht ausgemacht, das ist halt bei Marina hat es sich so gezeigt, dass der politische Geschäftsführer viel in Talkshows saß und auf der FAZ geblockt hat. Und ich glaube, das hat einfach auch zu Marinas Persönlichkeit gepasst, auch wenn es zum Teil, das hat sie ja selber auch gesagt, vielleicht auch daran lag, dass sie jung und weiblich war und gerne medial gesehen wurde. Aber sie konnte sich eben auch sehr, sehr gut ausdrücken. Aber auch ein politischer Geschäftsführer, der jetzt vielleicht nicht so viel Lust oder Zeit für Medienarbeit hat, kann ja das Kerngeschäft des politischen Geschäftsführers trotzdem machen. Es ist ja nicht ausgemacht, dass aus dem Bundesvorstand oder aus den fähigen Piraten das genau der Polgef sein muss. Aber ich persönlich habe halt viel Medienerfahrung. Ich bin als Schauspieler, ich fühle mich vor Kameras wohl. Ich drücke mich gerne aus. Deswegen bietet es sich natürlich an, dass ich zum Kerngeschäft des politischen Geschäftsführers auch hier und da die Medienarbeit mache. Und ich glaube, daraus kommt eigentlich eher dieses Privileg, in der Öffentlichkeit zu stehen und dann auch natürlich über Honorare Möglichkeiten zu haben, Einnahmen zu generieren. Und ich glaube, deswegen ist es auch gut, recht und billig, dass dieses Privileg auch wieder abgegolten wird, indem es rückgespendet wird in die Partei. Ich glaube, zum politischen Geschäftsführer kann auch jemand kandidieren, der nicht so viel Zeit hat und nicht so viel Medienarbeit machen will. Weiß aber nicht, ob das jetzt auf deinen Einwand sinnvoll eingeht. Doch, das geht da sehr sinnvoll drauf ein, weil ich du hast damit ja zwei Dinge erstmal ziemlich klar herausgestellt. Zum einen hätte jemand anderes, es war nicht ich wollte nicht kandidieren, um Gottes Willen, nein, aber es hätte jemand anders, der den Vorwurf machen könnte, der hätte ja trotzdem kandidieren können und er hätte trotzdem gewählt werden können und der Anspruch an diesen Job war nicht, dass jemand fulltime dafür bereitsteht. Und du hast kandidiert und du bist gewählt worden. Und jetzt bist du in der Situation, du fällst der Staatskasse eben nicht mehr zur Last, sondern hast eben die Möglichkeit, durch die Situation, die sich ergeben hat, mehr als das zu leisten, als was man von einem politischen Geschäftsführer ehrenamtlich erwarten kann. Ist das so richtig? Richtig, und das war auch mit ein Impuls von einigen, die diese Spendenaktion angeleiert haben, damals noch als Honorar geplant, wo ich dann gesagt habe, das möchte ich nicht, weil sie gesagt haben, wir wollen, dass du den Rücken frei hast, wir wollen, dass du deine Arbeit gut machen kannst, und ich persönlich, mir ist wichtig, ich will kein Politiker sein, ich will politischer Mensch sein und ich will auch weiterhin arbeiten. Der René Brosig hat im Scherz getwittert, wie es darum ging, wer einen Job für mich hat, meldet euch bei mir, dass momentan in Bayern Erntehelfer gebraucht werden. Und ohne Witz, ich könnte mir gut vorstellen, 1-2 Wochen irgendwo als Erntehelfer zu arbeiten, wenn ich es in meinen Terminplan gut unterbringe. Da ist eben das Problem der Flexibilität. Und normalerweise wollen die halt als Erntehelfer dann auch jemanden, der da 4 Wochen oder 6 Wochen am Stück ist. Ich kenne mich da nicht genau aus. Und wenn ich dann zwischendrin mal schnell abchatte zu einer Talkshow nach Köln, dann gefällt es denen nicht so gut. Dann nehmen sie dann lieber jemand anderen. Aber ich mache grundsätzlich auch sehr, sehr gerne Bodenstellen. bodenständige Arbeiten, auch als Regisseur, als Künstler. Ich war immer der, der hochgeklettert ist in die Schnürböden und die Scheinwerfer selber eingerichtet hat und die Scheinwerfer auch aus dem Lager geschleppt hat und zurückgeschleppt hat. Ich war der Erste, der gekommen ist in einem Theaterprojekt oder bin es oft und bin der Erste, der Letzte, der geht, gerade in der freien Szene. Da muss man als Regisseur anpacken und präsent sein und dabei sein. Da darf man sich auch für keine Arbeit zu schade sein. Das war auch dieser Punkt, wo ich so sauer war, wo die Bild-Zeitung mein Zitat, ich möchte in einer Arbeit, die ich mache, langfristig Sinn erkennen, so habe ich das mal gesagt irgendwo in der Zeitung, verzerrt wiedergegeben hat zu, der Herr Pona, der macht nur, was ihm Spaß macht. Also was für mich ein Riesenunterschied ist. Also es macht manchmal keinen Spaß, bis nachts um 3 Scheinwerfer auf- oder abzuhängen und einzuleuchten, aber es ist ein Sinn dahinter und deswegen tut man das. Es macht auch nicht immer Spaß, was ich als Zivi gemacht habe im Altenheim, Menschen den Hintern abzuwischen, aber ich sehe einen enormen Sinn dahin, deswegen habe ich es immer sehr, sehr gerne gemacht und bewusst auch mir diesen Job im Altenheim als Pflegezivi gesucht, weil ich solche Arbeiten sehr gerne mache, wo ich einen Sinn dahinter sehe, unabhängig vom Spaß. Und das führt uns jetzt gerade ein bisschen weit. Du hast jetzt wollte ich gerade irgendwo hinaus, aber habe den Faden ein bisschen verloren. Ich glaube, den Faden kriegst du wieder. Ich habe gerade diese Konstruktion aufgebaut, um einfach so ein bisschen rauszufinden, was werfen denn Kritiker vor? Da diskutieren jetzt ja wieder einige drüber, ich bekomme es auf Twitter mit und kritisieren dich. Was ist denn jetzt die Kritik? Ja, jetzt erstmal kurz vielleicht, ich habe den Faden jetzt wieder. Genau, und jetzt habe ich natürlich auch die Möglichkeit, wo ich raus bin aus dem Jobcenter, dass ich meine Akquise zu so pädagogischen Tagesjobs etwas zurückfahre, solange ich auf anderen Ebenen genug Einkommen habe und mich zum Beispiel mehr auf Dinge konzentriere, die ich schon länger in der Pipeline habe, wie zum Beispiel ein Kinderbuch, das ich gerade schreibe, das schon länger in der Arbeit ist, wo halt die Einnahmen jetzt nicht sofort fließen, nächste Woche oder nächsten Monat mit diesem ständigen Druck des Jobcenters, du musst Einnahmen schaffen, sonst kriegst du Stress, sondern wo ich halt vielleicht ein bisschen ein paar Wochen atmen kann. Momentan habe ich sowieso genügend Einnahmen und dann kommt halt vielleicht in einem Viertel oder halben Jahr ein größerer Batzen Geld rein. Und da hilft ja auch dieses Grundeinkommen, dass ich das ein bisschen nivellieren kann, auch wenn ich jetzt zum Beispiel im Dezember das mal einen Monat brauchen würde, aber im Februar dafür 5.000 Euro verdiene, dann fließt das ja auch wieder zurück. Und dadurch entsteht so ein interner Ausgleich. Du hast jetzt gefragt, nach dem, wo ich kritisiert werden könnte. Richtig, genau. Ja, also das waren jetzt eigentlich schon einige Punkte, dass ich mein Privileg ausnutzen würde. Also da muss ich ganz klar sagen, ich bin mir dieses Privilegs sehr, sehr bewusst. Und ich hoffe nicht, dass es ein Ausnutzen ist. Ich kann allerdings verstehen, wenn es so wahrgenommen wird. Sondern ich hoffe eher, dass ich durch meine privilegierte Situation der Partei was zurückgeben kann und dass ich auf dieses Geld nicht angewiesen bin, sondern dass es mir wirklich mehr darum geht, eine Sicherheit zu haben, eine soziale Absicherung, dass ich weiß, dass ich quasi ohne Angst frei nach vorne meine Entscheidungen treffen kann. Ich persönlich habe immer schon in meinem Leben, also seit 5 Jahren etwa, Entscheidungen nach der Maxime getroffen, wie würde ich handeln, wenn ich ein Grundeinkommen hätte, wenn ich so ein freies, bedingungslose Absicherung hätte. Und die ein oder andere Entscheidung in meinem Leben hätte ich eben sonst so nicht getroffen, wie zum Beispiel, um mal ein Beispiel zu geben, ich war in einem pädagogischen Projekt, da gab es keine Feedbackrunden und die Qualität war, der Arbeit hat gelitten, die Atmosphäre unter den Mitarbeitern hat gelitten und viele Mitarbeiter haben immer wieder gesagt, lasst uns doch mal Feedbackrunden machen und der Auftraggeber hat diese Feedbackrunden nicht gemacht und hat nicht auf diese Bitten gehört und irgendwann war es mir zu bunt und ich habe gesagt, wenn wir keine Feedbackrunden machen am Ende des Tages, stehe ich zu dem nächsten Projektzyklus nicht mehr zur Verfügung. Ich habe quasi mit Kündigung gedroht. Das konnte ich machen, weil ich, obwohl ich auf das Geld eigentlich angewiesen war, so eine innere Freiheit dazu hatte. Ergebnis war, wir haben die Feedbackrunden gemacht, die Qualität der Arbeit stieg, die Zufriedenheit im Team stieg, die Arbeit am Kind wurde besser. Der Auftraggeber war im Nachhinein dankbar, dass ich so viel Druck gemacht habe, weil er selber gemerkt hat, wie gut das ist. Nach Arbeitslosengeld 2-Regeln hätte ich das nicht tun dürfen, weil ich habe damit riskiert, Aufträge zu verlieren und ich muss für Einnahmen sorgen. Und das sind so Momente, wo ich mir immer schon Freiheitsgrade rausgenommen habe, auch Hierarchien nicht zu akzeptieren, auch um Arbeitsbedingungen einfach zu kämpfen, um bessere und zu sagen, ich lasse nicht alles mit mir machen. Okay, jetzt hat's ja doch einiges gegeben an Kritik. Woher kam die denn? Über Twitter oder per E-Mail oder aus anderen Medien? Wie ist das auf dich eingeprasselt? Ja, vor allem auf Twitter habe ich es mitbekommen. Solid Feedback interessanterweise kaum oder gar nichts, ein einziges Ticket. Und einen Blog-Eintrag gab es, der ist jetzt auch auf Sozialpiraten gestellt worden. Der habe ich allerdings, wurde ich gerade auf Twitter gefragt, wurde ich davor informiert, wurde ich nicht, aber ich kannte den Blog-Eintrag. Und ich finde es auch okay und wichtig. Ich habe den auch selber retweetet, diesen Blog-Eintrag. Und da wurde eben genau solche Vorwürfe, ich kann den gerade mal aufmachen, erhoben, dass ich da mein Privileg ausnutzen würde und so. Ich mache den direkt mal hier auf meinem Telefon, während wir hier mumbeln, dann störe ich unser Gespräch nicht. Genau, da wurde mein Rücktritt gefordert in diesem Blogpost von einem Piraten namens David Dorst, weil er zum einen der Meinung ist, dass ich damit die Parole Inhalte statt Köpfe breche, quasi dann mein Kopf im Vordergrund ist, statt des Inhalts. Da muss ich sagen, ja, das ist natürlich richtig. Der Vorwurf ist gerechtfertigt. Andererseits, glaube ich, ist eine Illusion, dass wir unsere Inhalte nicht durch Köpfe vertreten lassen. Also wir haben Köpfe, wir haben Personen, die in den Talkshows sitzen, die in den Medien, in den Zeitungen gefragt werden. Und quasi nur einen Bot hinzustellen, der Antworten ausspuckt und keine Menschen, die auch Vertrauen schaffen bei der Bevölkerung, die irgendwo Sätze sagen und man kann sich überlegen, glaube ich dem das, was er sagt. Da kommen wir nicht drum rum, dass wir, also ich würde sagen, Inhalte und Köpfe brauchen wir in der Partei. Na, du wirst ja nicht vermeiden können, dass du mit deinem Gesicht auftritt, sonst musst du eine Maske aufziehen, wenn du beim Jauch sitzt. Also das wird nicht funktionieren. Genau, dann müsste ich Anonymous machen. Was im Grunde natürlich berechtigt ist, und wir haben natürlich auch, was ich zum Beispiel sehr freut, jetzt auch eine öffentliche Suchfunktion im Liquid Feedback, wo nicht eingeloggte Menschen gezielt nach Positionen suchen können. Da haben wir das. Da ist einfach ganz konkret ohne Person, man sieht auch nicht, wie die Leute abgestimmt haben, eine Position, aber es braucht natürlich auch die Köpfe. Ein anderer Vorwurf war, dass das ja schließlich kein bedingungsloses Grundeinkommen sei, weil es nicht alle kriegen. Da kann ich immer wieder nur darauf hinweisen, in der Fachsprache von Sozialtheorie Grundeinkommen wird unterschieden zwischen voraussetzungslos und bedingungslos. Man kann sehr wohl einen Berechtigtenkreis definieren. Der Begriff bedingungslos heißt, dass an den Bezug keine Bedingungen geknüpft werden. Das ist ungefähr so wie der Unterschied zwischen Studienvoraussetzungen und Studienbedingungen. Die Voraussetzungen muss ich erfüllen, um studieren zu dürfen. Und die Studienbedingungen finde ich vor, wenn ich studieren darf. Also die Bedingungen eines Grundeinkommens sind, dass es eben keine gibt, kein Arbeitszwang, kein faktischer Arbeitszwang und auch kein indirekter Arbeitszwang durch zu niedrige Höhe. Und insofern ist es, wenn man es korrekt in der Fachsprache sagen will, ein bedingungsloses Grundeinkommen nur persönlich für mich. Natürlich kein allgemeines Grundeinkommen. Das ist der nächste Schritt, für den wir Piraten ja auch kämpfen. Ja, also da gibt's ja. Ich hatte gerade einen Podcast mit den Sozialpiraten dazu, der dann in Kürze auch online geht. Wenn er nicht dann schon online ist, wenn man das hier gerade hört. Die Piraten setzen sich dafür ein und ich finde es immer ganz interessant, warum dann du so ein Opfer von Angriffen wirst. Nicht, dass ich es gutheißen würde, wenn wir einen politischen Geschäftsführer hätten, der jetzt auf der faulen Haut liegt und nichts tut und dann auch noch hingeht und als politischer Geschäftsführer dafür wirbt, ihm Geld zu geben, damit er nicht am Ende auch noch arbeiten muss. Also wieder so ein plakativer Satz von mir. Du hast aber eins nicht getan. Du bist nicht auf die Straße gegangen, hat gesagt, spendet für mich oder hast getwittert, ich brauche mal dringend Kohle. Und wenn du das getan hättest, dann würde ich sagen, da muss man drüber sprechen, das kann so nicht funktionieren. Und das wäre auch ein Ausnutzen einer politischen Situation. Wenn es aber Menschen gibt, die hingehen und sagen, wir wollen ein bedingungsloses Grundeinkommen schaffen für den Johannes Bonada und du auch offensiv sagst, ich beteilige mich daran, ich gebe auch zurück und im Moment bin ich in der Situation, dass ich das kann, dann wird es natürlich schwierig für die Angreifer. Das Problem ist aber, dass nach außen hin das en Detail nicht rüberkommt. Nach außen hin kommt erstmal nur rüber, da sind Leute, die sammeln für dich Geld und du musst nichts mehr dafür tun. Richtig, genau. Deswegen waren auch die Medienanfragen immer so in die Richtung, Herr Ponat, Sie haben doch vor 8 Wochen erklärt, Sie wollen ab September finanziell unabhängig sein und Ihr eigenes Geld verdienen. Warum ist denn der Plan jetzt gescheitert? Und die haben dann nicht verstanden, dass das überhaupt nicht darum geht, dass dieser Plan gescheitert ist, sondern im Gegenteil, dass das momentan gut läuft, sondern dass es wirklich darum geht, mir hier politische Unabhängigkeit zu sichern, dadurch, dass ich eben nicht in Existenzangst rutschen kann. Warum gehst du denn jetzt nicht zum Beispiel als politischer Geschäftsführer hin, ohne dass du jetzt damit würdest du ja nicht ein Hartz-IV-Held werden, was du ja nicht möchtest und was ich auch gut finde. Warum gehst du aber jetzt nicht hin und sagst, wir probieren das jetzt an dieser Stelle mal aus und legen die Zahlen offen? Wäre das nicht vielleicht eine Möglichkeit? Welche Zahlen meinst du? Also die Zahl, wo du sagst, ich verdiene ja gut, ich habe jetzt ein Einkommen von und es ist reingekommen für das bedingungslose Einkommen die Summe X, ich gebe aber zurück und in 3 Monaten sieht es schlechter aus, da bekommst du aus diesem Topf oder wie auch immer. Und man probiert mit einer Person tatsächlich die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens aus und wirbt damit auch. Dann ist man aus dieser ALG-2-Nummer gänzlich raus, weil ich glaube, das ist bei der Bevölkerung noch nicht angekommen. Seit Jahr auch bist du der Harzer, der nicht arbeiten will. Ja, genau. Also genau das habe ich vor und das mache ich auch. Also meine Einnahmen lege ich sowieso offen, die ich indirekt über meine ehrenamtliche Tätigkeit bekomme. Mit dem Moment, wo dieses Grundeinkommensprojekt losläuft, also jetzt werde ich auch meine sonstigen Einnahmen offenlegen. Also seit Monatsanfang floss da erstmal noch nichts. Aber ich erwarte die nächsten Tage neue Einnahmen, die da auf mein Konto fließen. Und sobald die auf meinem Konto drauf sind, werde ich die auch ins Wiki stellen, weil ich möchte ja zeigen, wie hoch meine Einnahmen sind. Ich habe mich ja verpflichtet, die Hälfte davon in die Partei zu spenden. Und das soll natürlich dann auch dokumentiert sein und öffentlich abgerechnet werden. Also das machen wir alles voll transparent, auch mit diesem Konto. Da gehe ich auch selber nicht ran, sondern da bekommt der Ralf den Zugang, dass er die Überweisungen machen kann. Und bis auf die Privatdaten von den Leuten, die da überweisen, wo man natürlich jetzt nicht irgendwie eine Kontrolle machen will, wer hat da von welchem Konto an welchem Tag seine 5 € überwiesen, machen wir das alles transparent und offen. Okay, Johannes. Gibt es noch etwas, wo du sagst, das müssen wir dann noch mit einbauen? Das würde jetzt noch fehlen in unserem Gespräch. Ja, was mir ganz wichtig ist, ich sitze ja auch jetzt wieder in Sendungen nächste Woche bei Maischberger und ich hoffe sehr, dass mir das gelingt und wünsche mir das auch in der Debatte, dass wir wegkommen von dieser doch sehr individuellen, sehr persönlichen Einzelfall-Situation von mir. Es ist doch recht unüblich in Deutschland, dass jemand Arbeitslosengeld 2 bekommt, Künstler ist, hochbegabt ist und politischer Geschäftsführer in einem Ehrenamt. Also gewisse Kombinationen davon gibt es. Es gibt sicherlich andere hochbegabte Piraten, die sich ehrenamtlich engagieren. Es gibt auch andere Künstler, die Arbeitslosengeld 2 bekommen, aber so diese ganze Mischung ist relativ speziell. Und dass wir eher allgemein diskutieren und dann hat es natürlich auch einen Vorteil, wenn man allgemein diskutiert und vielleicht mal zum Beispiel sagt, wir gucken uns mal allgemein die Situation von freiberuflichen, selbstständigen Künstlern in Deutschland an, die mit Arbeitslosengeld 2 aufstocken. Dann kommt man zu ganz anderen Schlüssen, weil dann ist eben dieses Pauschale, warum geht der Pona dann nicht Taxi fahren? Wenn man sagt, warum gehen diese vielen Künstler, die alle aufstocken müssen, nicht alle Taxi fahren, dann wird es logisch, dass das arbeitsmarktpolitisch völliger Quatsch wäre, weil wir eben zum Beispiel 3 Millionen offene Stellen haben, 3 Millionen Erwerbssuchende im Moment haben, wenn ich die Zahl richtig weiß, grob ungefähr 800.000 offene Stellen, das ist wie ein Reise nach Jerusalem Spiel ist. Und wenn ich jetzt all die 3 Millionen Menschen in 800.000 offene Stellen schieben will oder wenn ich alle Künstler zum Taxifahren schicken will, dann führt es marktwirtschaftlich dazu am Arbeitsmarkt, dass die Löhne in den Keller gehen. Das Lohnniveau sinkt. Und das sind natürlich arbeitsmarktpolitische Betrachtungen, wenn ich das wieder allgemein von der konkreten Person löse und es schaffe, allgemeinpolitisch zu überlegen, wie wollen wir mit Freiberuflern umgehen. Ursula von der Leyen plant im Moment, dass Existenzgründer, die Unternehmen haben, die Gewerbetreibende sind, die selber Angestellte haben, keinen Anspruch mehr auf Arbeitslosengeld bekommen sollen. Also wie absurd ist das? Die sollen quasi, weil sie selber noch nicht Gewinne erzielen in ihrem Unternehmen und selber deswegen auf Sozialleistungen angewiesen sind aktuell, sollen sie lieber insolvent werden, ihre 10 Mitarbeiter, die alle eine Vollzeitstelle haben, entlassen und dann dürfen sie aufs Amt gehen und ihr Hartz IV beantragen. Also solche Fragen politisch anzugucken und sich nicht zu verirren in dieser individuellen Situation von mir jetzt, sondern gerne anhand meiner Person das Allgemeine zu diskutieren, zu fragen, wie lange ist es legitim, dass ein Künstler, der nicht ausreichend Einnahmen hat, vom Staat unterstützt wird? Ab wann fordern wir von ihm, dass er sich nach einem anderen Job umsieht? Das sind ja gesellschaftliche Aushandlungsprozesse, dass wir da hingucken und es ein bisschen gelingt, nicht ständig und auch mir selber gelingt, nicht ständig da anhand von meiner Person nur zu sprechen. Ich stelle mir das tatsächlich auch sehr unangenehm vor, wenn es dann immer nur um einen selber geht. Hast du das bei Maischberger auch zu befürchten, dass es wieder um deine Person geht und nicht um die politischen Themen, die du gerne vertreten möchtest für die Piratenpartei? Ja, sicher. Ich meine, Roger Köppel sitzt da, der ist bekannt als Polemiker, der auch gerade gegen Grundeinkommen und gegen Sozialschmarotzertum sehr, sehr gerne das scharfe Wort führt. Und da ist es dann mein Geschick. Ich nehme auf jeden Fall den ganzen Tag frei. Bei der letzten Landsendung, da lief es schief. Da habe ich morgens von 7 bis nachmittags um 3 mit Kindern in der Schule gearbeitet, bin dann in Flieger hoch ins Studio und saß abends um 9 im Studio und hatte nicht mehr wirklich den Kopf frei, weil ich nicht den Mut hatte zu sagen, ich will irgendwie und auch nicht den Wunsch, weil mein Arbeitgeber wäre aufgeschmissen gewesen in München, wenn ich ihm so kurzfristig abgesagt hätte. Also ich wollte da einfach meine Erwerbsarbeitsverpflichtung nachgehen. Aber es ist natürlich nicht so ideal, wenn man nicht mehr voll konzentriert ist. Und insofern, ich werde mir den Montag und Dienstag komplett frei nehmen vor der Sendung, werde mir genau überlegen, was ich da sage. Und wenn da persönliche Angriffe kommen, einfach versuchen, möglichst elegant zu sagen, es bringt nichts, sich hier an meiner Person abzureiben und möglichst schnell argumentativ auf die Allgemeinsituation, da soll es um Reichenbesteuerung gehen, eingehen, damit es nicht wieder so einen Drive bekommt. Der Begriff Reichenbesteuerung, der ist ja auch wieder, naja, der ist ja furchtbar. Aber ein anderes Thema, sonst hätte ich jetzt gefragt, wo kommt eigentlich der Begriff Reichenbesteuerung? Naja, da wären wir an einem Punkt, wo wir sagen müssten, eine Menge Menschen in der Bevölkerung müssten sich darüber im Klaren werden, dass sie eigentlich reich sind, zumindest per Definition, wundersamerweise. Aber okay, Johannes, dann würde ich sagen, ich hoffe, wir haben so ein bisschen zusammengefasst und die Situation klargestellt, wie es für dich als politischen Geschäftsführer aussieht. Du möchtest gerne, dass es künftig weniger um deine Person dabei geht, was natürlich nicht ganz einfach ist, wegen des Staats damals, wo man natürlich, wenn man was findet, worauf man drauf rumhacken kann oder vermeintlich, dann wird das natürlich gerne getan und dann wird auch gerne lange ignoriert, dass sich die Situation verändert hat. Und ich glaube, du hast das gut dargelegt, warum du ein guter Testfall für ein bedingungsloses Grundeinkommen bist. Und damit hätten wir das Ziel für heute Abend erreicht. So, auch wenn ich völlig akzeptiere, wenn jemand das nicht so sieht und ich auch mich freue weiterhin um kritisches Feedback oder Nachfragen, freue mich allerdings, wenn eben vor der öffentlichen Empörung auch Fragen kommen und der Versuch, die Situation zu verstehen, weil dann habe ich auch eine Chance, sachlich darauf zu antworten. Ich hoffe, ich habe dich nicht erschreckt mit meinem Vorwurf, ich wollte ja politischer Geschäftsführer werden. Ich hatte mich nur bewundert, weil ich mich nicht mehr erinnert hatte, dich auf der Kandidatenliste zu sehen. Aber du hattest ja heute auch schon gesprochen, dass du mit deiner persönlichen Mitarbeiterin im Landtag warst. Da habe ich dann auch kurz überlegt, ob ich irgendwas verpasst habe. Mit meiner persönlichen Mitarbeiterin, meine persönliche Referentin. Genau. Nein, also das muss man erklären. Meine persönliche Referentin, dann grinse ich immer drüber, das ist auch nicht sexistisch gemeint. Das ist meine Frau, die einfach sehr aktiv sehr viel verfolgt und mir dann berichtet, was auf Twitter so alles passiert ist. Und es war auch meine Frau, die mir erzählt hatte, dass auf die rumgehackt wird, weil Leute für dich angeblich Spenden sammeln würden. Aber das ist auch interessant. So wurde mir das erstmal zugetragen. Also daran sehe ich schon, wie es erstmal ankommt. Ne? Ja gut, vielen Dank. Das haben wir jetzt, glaube ich, einen langen Podcast gemacht. Ich hoffe, es hören sich der ein oder andere bis zum Ende an. Und ich glaube, ich komme trotzdem nicht drum rum, das nochmal zu verbloggen, damit man auch ein Too Long Didn't Hear miterfüllen kann. Okay, Johannes, ich bedanke mich bei dir. Schönen Abend noch. Tschüss. Intro und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.